Es ist ja selten, dass jemand gegen das Finanzamt gewinnt. Ja. Weil das ist ein Formfehler gewesen. Mhm. Und das begreifen, die wissen nicht, was ein Formfehler ist. Hatten Sie da einen Anwalt gehabt? Nein, ich habe einen Anwalt gehabt. Das war ein Alibi-Anwalt. Der ist aufgetreten, damit ich an die Akten rankam. Und dann hat er mich nachher vor Gericht vertreten. Er hat es mir dann aber auch ganz günstig gemacht, also so gut wie gar nichts bezahlt, weil ich alles selbst gemacht habe. Ich meine, Sie werden ja nicht der Jahrgang ab 1900, warten Sie mal, in den 80er Jahren, 82. Seitdem sind die Steuerbescheide genauestens aufgeführt mit Herr. Wie viele Jahre hatten Sie Steuern bezahlt? Die ich zurückbekommen habe? Mhm. Für 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Wie hatten Sie das gemerkt, dass das falsch gewesen ist? Weil der mich ausgelacht hat, weil ich habe das nur so... Weil ich beim Bund habe ich das gelernt, Formfehler. Und da habe ich denen das auch gesagt, das ist ein Formfehler eigentlich. Das ist doch nicht richtig. Man kann doch nicht Herr, Frau, Fräulein und denen einfach da was vorwerfen. Das muss doch genau beschrieben werden, wer das ist, ja? Ja, und man hatte das bei Ihnen mehrdeutig gemacht. Ja, Herr, Frau, Fräulein, so waren die ganzen Steuerbescheide im ganzen Bundesgebiet. Im ganzen Bundesgebiet also formfehlerhaft? Ja. Dann hätte im ganzen Bundesgebiet die das zurückverlangen können? Ja. Und dann hatten Sie, wie gesagt, dort vorgesprochen und der Herr hat Sie ausgelacht, weil Sie gesagt haben, das steht ja Herr, Frau, Fräulein und das ist falsch. Ja. Dann hat er zu Ihnen gesagt? Und dann wurde vom Gericht, kam da noch zu, ja, die Steuerbescheide müssten... an jede Person, also gehen an Herrn oder Frau gehen. Oder es muss ausdrücklich erklärt werden, dass beide, aber da müssen beide Anschriften dann drauf sein. Mhm. Nicht so, also nicht pauschal. Das war ja früher gedruckt gewesen und dann hat man da einen Namen reingesetzt und weggeschickt. Der Mann hatte Sie ausgelacht und zu Ihnen gesagt, klagen Sie doch. Ja. Hatten Sie gedacht, dass Sie mit der Klage Erfolg haben? Zu der Zeit hat das ja noch gar nichts gekostet. Ich habe gesagt, so, ich tue es, ich will es wissen. Mhm. Und dann habe ich recht gekriegt. Erste Instanz gleich? Ja. Welches Gericht? Hannover. Finanzgericht Hannover? Ja. Ohne Anwalt, mit einem Anwalt, ja? Mit einem Anwalt. Und das meiste an Arbeit haben Sie gemacht? Ja. Und der Anwalt hat fast nichts gemacht. Bitte? Der Anwalt hat fast nichts gemacht. Der hat fast nichts gemacht. Also so gesehen, er hat mir geholfen, dass ich an die Unterlagen rankam und so weiter. Da sind ja dann noch Sachen zwischendurch. Man musste die Akten anfordern von einem Finanzamt in Süddeutschland. Und dann hat er gesagt, ja, er fordert sie an. Dann haben wir gewartet. Dann habe ich gefragt, haben Sie die Akten? Nein, die haben die noch nicht geschickt. Dann habe ich mich aber gleich ans Telefon und gleich ans Finanzamt dort angerufen und gesagt, warum kriegen wir die Akten nicht? Und da haben sie gesagt, die Akten sind gar nicht angefordert worden. Mhm. Und das haben wir denen dann vorgehalten. Dann hat er sich entschuldigt. Das hat er übersehen und alles, was sie dann haben. Ne? Mhm. Da wurde ich auf meiner Arbeitsstelle angerufen, wie das so weit war. Herr Fitzner, kommen Sie auch. Bestimmt, kommen Sie bestimmt, um das Geld abzuholen. Das habe ich noch nie gesehen, dass das Finanzamt so darum gebittet und gebettelt hat, dass ich den Scheck abholen soll. Aha. Wie viel Geld war es gesamt? 85.000. D-Mark. D-Mark. Derzeit. Und welches Jahr war das? Das war 1974, 75, 76, 77, 78. Und 1978 kam auch der Beschluss, das Urteil? Das kam, also vor 87. Haben Sie das Urteil noch in den Akten? Ja, ich müsste das raussuchen. Das ist irgendwie in einer Ablage drin. Mhm. Ja? Das interessiert mich sehr. Ja. Da gibt es Millionen Menschen, die das haben wollen. Ja. Sie könnten mir das per E-Mail zuschicken. Haben Sie E-Mail-Adresse? Nein, habe ich nicht. Einen Moment, ich muss mir nur was zu schreiben holen. Hier habe ich noch Ihre, von Herrn Maas. So, Ihre E-Mail-Adresse? Udo-Pohlmann. Udo plus? Minus. Minus? P-O-H-L und Mann. Pohlmann, ja. @t-online.de. T, nochmal T-Online? Ja. Habe ich ja auch. Ja. Pohlmann, P-O? H-L. H-L, aha. Muss ich ausbessern. So, H-L, Pohlmann. Udo, ne? Mhm. Gut. Dann werde ich mal sehen, ich habe... Vielleicht gibt es ja noch etwas mehr als das Urteil. Vielleicht haben Sie ja noch Zwischenschriftstücke. Ich guck mal, was ich da habe. Ja. Und dann schicke ich Ihnen das mal. Mhm. Was hatten Sie zu der Zeit beruflich gemacht? Ich war zu der Zeit war ich in ein, wie soll ich jetzt sagen, ich habe ab erst eine Wehrübung gemacht. Ich war dann 1,5 Jahre Soldat als Wehrübender. Und dann habe ich in einer Polsterfirma gearbeitet, als Tapezierer. Und war hat nachher eine Abteilung gehabt, IKEA-Möbel. Was haben Sie da gemacht? In der Polsterei. Mhm. Gepolstert erst und dann habe ich mich hochgearbeitet, habe nachher eine Abteilung gehabt und habe dort IKEA-Möbel gemacht, Polstermöbel für IKEA. Sie haben die hergestellt für IKEA? Für IKEA, ja. Und dann war ich Betriebsrat. Da habe ich auch meinen Chef vor Gericht geschleift als Betriebsrat. Warum? Weil der die Akkordarbeiter im Monat um paar hundert D-Mark beschissen hat. Wo ging das Geld hin? In seine Tasche. Seine eigene? Ja, also besser gesagt in die Firma, in die Firmentasche, ne? Mhm. Und eine ganz dumme Sache. Die Leute, die mit Akkord nichts zu tun haben, die haben das gar nicht mitgekriegt. Die haben immer gedacht, oh, was ist das für ein herzensguter Mensch? Und nachher ist er abgehauen nach Polen mit der Firma. Und hier hat man die Leute alle entlassen. Hatten Sie damals gegen das Finanzamt geklagt, als Sie Betriebsrat waren? Nein. Was waren Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie gegen das Finanzamt geklagt hatten? Da war ich Arbeiter. Mhm. Na? Und den Schadensersatz haben Sie bis heute noch nicht bezahlt. Wer hat was nicht bezahlt? Das Finanzamt. Da drücken Sie sich, da machen Sie mit dem Gericht gemeinsame Sache. Dann heißt es Landgericht, da brauchen Sie aber einen Anwalt und so weiter. Wird immer gedroht und das Geld, was Sie da dafür haben müssten und so weiter. Ne? Was für ein Schadenersatz? Weil diese ungerechtfertigte Steuer, weil da hängt ja noch mehr dran. Man hat mich doppelt besteuert. Hm. Ne? Ich hatte früher eine Kantine gehabt. Hm. Und da haben sie mich auseinandergenommen. Was heißt das? Ja, die haben Steuerfahndung mir auf den Hals gehetzt. Ne? Hat sich's gelohnt? Was für das Finanzamt? Ja. Ja, weil ich habe 85.000 zurückgekriegt von dem, was sie mir geholt haben. Ne? Und dann ging es dann darum, dass sie, es ging ja auch, wie soll ich sagen, die Umsatzsteuer, die sie dann nachher dadurch kassiert haben, weil sie ja einmal das normal richtig bekommen haben und einmal, weil sie es denn nochmal verlangt haben, ne? Aufgeschlagen haben. Man hat meinen Betrieb geprüft. Man hat in den Akten nichts gefunden. Dann hat man also die Konten genommen und dann hat man danach geguckt, die Einzahlung. Und da waren Einzahlungen drin gewesen von Brauereien, Rückvergütungen. Nur, das haben die Herren Steuerfahnder nicht kapiert. Die Rückvergütungen wurden von meinem Steuerberater als Einnahme fürs Geschäft gebucht und als Ausnahme, Privatentnahme wiederum gebucht. Und ich habe dann diese Schecks eingereicht beim Finanzamt, bei der Sparkasse. Und die Bank, die hat dann einen Einzahlungsbeleg gemacht und hat dann, weil das ja mehrere Schecks waren, da war jetzt, wenn ich jetzt in meinen Steuerunterlagen stand, meinetwegen Brauerei Stuttgart, weil es ja Süddeutschland war, Stuttgart, die Brauerei schickte mir 1.000 Euro, D-Mark. Und die Brauerei Alpiersbach schickte mir auch 1.000. So, dann hat die Bank das zusammen eingetragen auf den Check-Einreichungszettel, 2.000 Euro Schecks eingereicht. Und diesen haben sie dann auf mein Konto. Da haben die gesagt, ja, diese 2.000 sind hinterzogen. So ist das gelaufen. Und das Paradoxe daran, dieser Chef dieser Steuerfahndung hat nachher ein Buch rausgebracht, wie kriminell die Steuerfahnder sind, dass sie nicht mal vor ein Leben zurückschrecken. Wie heißt das Buch? Praktiken der Steuerfahndung. Verlag? Das weiß ich jetzt nicht. Haben Sie das Buch? Das Buch habe ich, ja. Das ist ganz wichtig. Können Sie es gerade holen? Oh, einen Moment, muss ich mal gucken. Bleiben Sie mal dran. Ja, ich warte, ja. Ja, ich habe es. Das ist der WK Verlag, Fachverlag für Verwaltung und Industrie. Mhm. Und eine ISBN-Nummer? Blums Kuhlmann war das gewesen, der das rausgebracht hat. Also, was ich dann noch habe. Eine Bestellnummer? Ja, ich gucke gerade, ob ich die finde. Ja. Und zweite Unfall aus. Auflage, das finde ich jetzt keine. ISDN. Ich könnte Ihnen die Adresse von dem Anwalt geben, der das geschrieben hat. Das auch. Das war früher eine Kanzlei, Kuhlmann, K-U-L-L-E-N, dann ein Müller und ein Zinder. Und zwar ist das in Sindelfingen. Das war der Leiter der Steuerfahndung, die mich auseinandergenommen haben. Mhm. Und nachher hat er ein Buch darüber geschrieben, über die Praktiken dieser Steuerfahnder. Als er nicht mehr für die Steuerfahnder gearbeitet hatte? Ja, dann hat er sich selbstständig gemacht, ist aus dem Staatsdienst raus und ist dann in die Privatkanzlei als Anwalt gegangen. Mhm. Also ein Steuerfahnder lästert über Steuerfahndung? Ja, über die Praktiken. Nicht lästern, nicht. Er beschreibt, wie welche Art und Weise wie die vorgehen, dass sie davor nicht zurückschrecken, in den Ländern vorzugehen, wo sie vielleicht auch gar nichts dürfen fahren Und wenn da auch auf diese Steuerhinterziehung Todesstrafe steht, ist denen scheißegal. Da haben sie einen mal gehabt, der da so in einem so einem Land war, und den hätten sie beinahe ans Messer geliefert. Er hat mir sogar noch eine Widmung reingeschrieben. Ja, was denn? Bitte? Was steht denn da als Widmung? Oh, das kann man so schlecht lesen. Oh, kann ich nicht so richtig lesen. Ich weiß nur, viel Erfolg in Ihren Bemühungen. Kuhlmann. Das ist ja ganz linker. Naja, wollen wir mal gucken, wie wir das, was ich da noch alles kriege. Ja, gut. Gut, Herr Pullmann. Bis dahin. Danke, auf Wiederhören. Wiederhören.